Erster ein Lied von David. Es ist sehr gut und schön, wenn Brüder zusammenleben. Zweiter, es ist wie wertvolles Öl auf dem Kopf. Das Öl fließt auf den Bart von Aaron. Es fließt bis zum Rand von seiner Kleidung. Dritter, es ist wie der Tau vom Berg Hermon. Dieser Tau fällt auf die Berge von Zion. Dort gibt Gott seinen Segen und ewiges Leben.